Unter den Lebensregeln an der Wand des Fürsten Aoshige befand sich folgende: Dinge von großer Bedeutung soll man mit Leichtigkeit angehen. Dazu merkte Itei an, Dinge von geringer Bedeutung gehe man mit Ernsthaftigkeit an.